Radio LoRa Open Source Magazin. Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet. Musik CCBY von Andrei Akimovic. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Open Source Magazin. Wir haben heute zwei sehr interessante Themen. Das erste wird das neue Fairphone 3 sein. Man kennt ja schon das alte Fairphone und dafür habe ich nochmal den Istvan im Studio, der gerne wissen möchte, was das neue Fairphone 3 so alles kann. Ja, genau. Guten Abend. Und was dieses Fairphone 3 überhaupt mal ist, das werden wir dann gleich erläutern. Und danach haben wir nochmal einen sehr interessanten Beitrag von Hyper Radio, wieder von unserem WebJ. Der hat einen sehr interessanten Beitrag gemacht mit Starfrog und mit einigen Bands. Und wir haben heute auch wieder sehr interessante Musik dabei, zum Beispiel von Digitix, Lancer Waiting, und wir haben auch noch Dari Groovy Robot dabei. Das spielen wir später. Und wir fangen jetzt dann erstmal mit dem Fairphone an, aber vorher machen wir nochmal ein kleines bisschen Musik, um uns so ein bisschen drauf einzustimmen. Und zwar Digitix, Lands Are Waiting, CCBY. We'll be right back. Hör uns zu. LoRa ist Radio für Kopf und Bauch. Zu hören auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, auf DAB Plus und im Internet unter lora924.de. Und nicht nur hör uns zu, sondern auch mach mit. Und zwar könnt ihr uns gerne Fragen stellen zum Fairphone, im Besonderen auch zum Fairphone 3, unter der Telefonnummer 089 für München 489-52-305. Ich wiederhole, 089-489-52-305. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Fairphone. Ishwan, du hast ja ein Handy. Ja, ich habe ein Handy. Von welcher Marke ist denn dein Handy? Von Samsung. Von Samsung. Weißt du, wo das Zeug herkommt, was in deinem Handy drin ist? Ja, wahrscheinlich aus Korea und vielleicht zum Teil aus China. Mhm. Weißt du, wo die seltenen Erden herkommen, die in den Chips drin sind? Nicht genau. Wahrscheinlich auch aus China zum Teil oder aus Südamerika. Also im großen Teil sind Standardchips von den normalen Herstellern, also Apple, Samsung, you name it, meistens irgendwo aus Minen aus Afrika. Hm. Da gibt es auch noch das Problem, dass sehr viele Minen Kinderarbeit haben, Ausbeutungsbetriebe sind bis hin zur Sklaverei. Man kann es teilweise echt nicht genau sagen, wo kommen die Rohstoffe her, die in deinem Handy verbaut sind. Das kannst du nahezu bei keiner Marke sagen. Also viele Leute, ich weiß nicht, achtest du aufs Fairtrade-Siegel, wenn du einkaufst? Ja, schon. Genau, also du kaufst dir Fairtrade-Gemüse. Sei es Kaffee, Schokolade und so weiter. Genau, Gemüse, ja. Schokolade etc. kaufst du dir Fairtrade, aber dann steckst du dir ein 500-Euro-Gerät in die Tasche. Naja, 300. Ja, oder ein 300-Euro-Gerät in die Tasche, wo du nicht weißt, wo es herkommt. Mhm. Und ich sag mal, auch gerade bei Kakaobohnen oder bei Kaffee und so weiter gibt es auch Ausbeutung, aber weniger als gerade im Bereich seltene Erden, Chips, also sprich der Standard, ich sag mal, der Standardbergbau. Mhm. Weil Kinderarbeit auf Plantagen zwar auch vorhanden ist, aber nicht das große Problem ist, aber in Bergwerken, ja, die sind so klein und können da so schön hinten rein in die letzte Ecke. Wenn du von seltenen Erden sprichst, sprichst du da von Nickel oder von den Batterien hauptsächlich, weil das Silizium ist ja unter anderem, also keine seltene Erde. Ja, ja, aber du sprichst hauptsächlich für die Chipherstellung, brauchst du ja gewisse Sachen wie Kantal oder wie Gallium auch zum Teil, ja. Kobalt, mhm. Du brauchst Germanium. Das ist alles dieses lustige Zeug, was halt in den Chips reingebaut wird. Teilweise auch Zinn, Lötzinn. Da gibt es ja auch eine tolle Alternative dafür. Da gibt es ja Fairlöt heißt das. Das ist Lötzinn, das fair gehandelt ist. Mhm. Aber in einem gesamten Gerät, wenn ich mir jetzt mein Handy anschaue, das ist ein Galaxy S9, das ist zu, ich kann keine Batterie austauschen. Ist leider auch kein Fairtrade-Gerät. Genau, das Ding ist nicht Fairtrade. Das Ding ist jetzt zwar, ich sage mal, technisch gesehen auf einem sehr hohen Level. Ja. Aber ich sage mal, Fußabdruck technisch gesehen eine ziemliche Sauerei. Weil nach 2 bis 3 Jahren kriegst du ja vom Vertrag meistens neues Handy oder kaufst dir ein neues, weil dein Android nicht mehr unterstützt wird oder verschiedene Sachen passieren. Es kommen neue Kameras raus, es gibt neue Neuerungen da, hier und da. Und dann schmeißt du das Zeug weg. Aber du hast nach 2 Jahren, gibst du mehr Geld für, oder durchschnittlich in deinem Leben gibst du mehr Geld für ein Handy als für Kaffee aus. Mhm. Und auch teilweise mehr Geld als für Kakaobohnen. Okay. Kann ich dir meine erste Frage stellen? Und zwar, wo werden die Fairtrade-Handys eigentlich hergestellt und was machst du, wenn du Probleme hast? Also genau, ich würde jetzt erstmal sagen, was ist überhaupt das Fairphone? Ja. Das Fairphone ist nämlich ein Telefon, das sich im Endeffekt, das wurde in Holland entwickelt von der Firma Fairphone, also in Europa. Mhm. Und das basiert auf demselben Prinzip wie das eingestellte, nie durchgesetzte Projekt Google Ara. Das ist ein Handy, wo jedes Teil austauschbar ist. Ähnlich wie Lego-Steine. Wenn irgendwas Neues kommt, schmeiße ich das alte raus und baue das neue ein. Also sprich, kommt eine neue Kamera raus, brauche ich bloß das Kameramodul, fertig. Geht mein Display kaputt, also sprich, installiere ich mir eine Spider-App, kann ich einfach nur das Display austauschen. Das war so die Idee dahinter. Mhm. Dann sind sie auch noch auf den Trichter gekommen, hey, das Telefon soll auch fair sein. Und sie versuchen, soweit es geht, faire Zulieferfirmen zu finden. Also sprich, die schauen genau drauf, hey, pass auf, hier gibt es eine Firma, die hat, also gerade auch im Kongo gibt es Bergbaugesellschaften, die seltene Erden abbauen, die mit einem europäischen Gütesiegel ausgezeichnet sind. Hm. Das sind wenige, ja, aber die sind durchaus vorhanden. Genauso wie Lötzinn. Also da kann ich bloß vom letzten Fairphone sprechen, weil von diesem Fairphone habe ich die Tech-Specs, was das Lötzinn angeht, leider noch nicht erhalten. Und die haben früher, also damals, Fairlöt verwendet. Das ist einfach Lötzinn aus fairen Quellen, das in Europa gewonnen wurde, im Endeffekt aus recyceltem Lötzinn. Mhm. In diesem Fairphone ist sehr viel recycelte Ware verwendet worden, also sprich Plastik etc. ist einfach wieder zurückgewonnen worden und wurde dort verwendet. Also das Telefon hat erstmal natürlich einen ziemlich sehr guten ökologischen Fingerabdruck. Schön. Noch eine Frage, Fairtrade, Fairphone. Ich habe letztens gelesen, dass Fairtrade an und für sich gar nicht richtig kontrolliert werden kann. Und die Leute machen einen Aufdruck Fairtrade und du bist nicht ganz sicher, ob es wirklich Fairtrade ist. Das ist richtig. Aber das Fairphone ist da so offen, dass alle Zulieferer, die sie nennen können oder die sie wissen, woher die Sachen kommen, da gab es früher einen ein Specification Sheet, welcher Chip oder welches Teil aus welcher Fabrik kommt und woher die einzelnen vorigen Elemente herkommen. Mhm. Bis hin zu, das wurde dort und dort gefördert. Da gibt es dann Grün, Gelb und Rot. Also Grün war, wir wissen da, das ist Fairtrade. Und dann sind sie auch so ehrlich zu sagen, es gibt gewisse Teile, wie zum Beispiel den Qualcomm-Chip, das ist der Prozessor. Ja, ja. Das ist Closed Source. Die müssen sie so zukaufen, weil du kannst nicht einfach so einen Prozessor entwickeln. Das hatten, genau, ja. Das haben nicht mal die Jungs vom Raspberry Pi geschafft, einen eigenen Prozessor zu entwickeln. Das ist ein bisschen, sagen wir es mal, haarig. Mhm. Aber sie sind dann so fair zu sagen, okay, wir können nicht jedes Teil 100% Fairtrade liefern. Aber bei allen Teilen, wo wir die Möglichkeit haben und wo wir es schaffen, es fair zu besorgen, da gehen wir hin und da liefern wir fair. Ich finde dieses Baukastenprinzip super. Die Idee ist sehr gut. Zum Beispiel kann man bei den modernen Handys die Batterie nicht einmal mehr austauschen, ohne das total zerlegen zu lassen und fachmännisch öffnen zu lassen. Genau. Das war früher schon mal ein Hinderungsgrund, weshalb ich nicht gewechselt habe. Und ich finde es gut, wenn du Einzelteile austauschen kannst, aber ich könnte mir vorstellen, nachdem es ein Fairphone ist, dass es wesentlich teurer ist als ein in Massenproduktion hergestellte Handys. Nee. 450 Euro neu. Ah, okay. Also zum Release-Datum wird dieses Telefon 450 Euro kosten, was absolute Mittelklasse ist. Also ich muss ja sagen, ich habe mein Galaxy S9, da sind wir bei 700, 800 Euro. Oder jetzt bei den neuen Folds, da sind wir da knapp über 1000 Euro. Ich muss sagen, für einen Preis ist es echt gut. Die Prozessorarchitektur und so weiter reden wir später drüber, über die Tech-Specs. Genau. Also, Geschwindigkeit genau. Und sonstiges. Es ist okay. Mhm. Ich sage jetzt nicht, das ist das absolute Raketentelefon, das ich jetzt in meiner Tasche habe, aber es ist okay. Mit dem kann ich alles Wichtige tun, was ich in meinem Alltag brauche. Aber es ist auch nicht so teuer, dass ich sage, okay, das könnte ich mir jetzt nicht leisten, mal schnell. Dafür ist der Preis echt super. Aber wie du schon gesagt hast, der Punkt ist eben die Austauschbarkeit. Ich habe, wie gesagt, das Galaxy S9. Ich kann nicht mal die Batterie tauschen. Mhm. Ich kann bei diesem Handy nichts mehr tauschen. Das Fairphone ist so ausgelegt, dass ich jedes einzelne Teil mit nur relativ wenigen Schritten komplett tauschen kann. Gilt es auch für den Prozessor? Das gilt für das Mainboard, wo der Prozessor fest drauf verlötet ist. Das ist das sogenannte, die sogenannte Mainplate, also die kann ich tauschen. Ah, okay. Das heißt, wenn in ein, zwei Jahren irgendein Update kommt, brauchst du bloß das. Theoretisch könnte ich das dann tauschen. Also wenn Fairphone das anbietet, kann ich das tauschen, also sprich in dem Formfaktor. Mhm. Ich weiß nicht, du kennst ja iFixit. Ja. iFixit ist im Endeffekt ein Wiki, eine Community an tausenden Leuten, die sagen, hey, wir haben das Recht, die Geräte, die wir besitzen, zu reparieren. Also oder zu analysieren, was alles drin ist. Zu analysieren. Welche Chips, woher die herkommen und sowas. Genau, zu analysieren, okay. Zu reparieren, umzubauen und so weiter. Gerade das Right to Repair in Amerika, also es hat sich ja im Endeffekt, iFixit kommt ja aus Amerika. Ja. Gerade dort ist Right to Repair, sind sie die größte Lobbygruppe, die durchstreiten, dass man gewisse Sachen einfach reparieren darf. Also das geht. Das fängt an beim Smartphone, geht über einen Küchenmixer bis hin zum Tesla. Also die haben die verrücktesten Bauanleitungen auf ihrer Webseite und es kommen ständig neue dazu. Und wenn du ein Gerät hast, was du tauschen willst, wo du selber was reparierst und rausgefunden hast, wie du das reparierst, machst du Fotos davon, schreibst eine Anleitung, stellst es hin, wird geprüft, geht live. Aha, ich habe da einen Artikel mal gelesen, vor einem halben Jahr ungefähr, dass ein iPhone von iFixit total zerlegt wurde und die Materialkosten Größenordnung 80 bis 100 Euro lagen und dann zahlst du 1000 Euro. Wenn ja gut, die Herstellungskosten, unterschätze bitte niemals die Entwicklungskosten, da ist auch gewisse Preise dabei. Aber was ich noch sagen wollte, iFixit hat das Fairphone 3 bewertet mit 10 von 10 Punkten, also mit der besten Reparierbarkeit unter den Smartphones, also es gibt nichts besser Reparierbares. So, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal kurz Musik. Und dann kommen wir nochmal zu den Tech-Specs und dann erzähle ich auch nochmal da ein bisschen dazu. Und zwar kommt jetzt Dari mit Groovy Robot CCBY. Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851. So, da sind wir wieder. Und es geht weiterhin über das Fairphone. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich bringe jetzt die Tech-Specs, also die technischen Spezifikationen des Handys, mal ein bisschen aufs Tableau. Das ganze Gerät kostet also für 450 Euro, kriegt man schon was geboten. Moment mal, du redest jetzt von dem Neuesten, der erst jetzt rauskommen wird. Genau, also rauskommen wird es, also man kann es jetzt bestellen, man bekommt es Anfang Dezember. Also es sind nur noch ein, zwei Wochen, wo dieses Gerät noch braucht. Betriebssystemtechnisch hat es ein Android 9 mit Pi drauf. Ich gehe davon aus, dass das Betriebssystem relativ bald ein Lineage OS dafür erscheinen wird. Das kennen wir von den anderen Fairphones, dass sehr schnell ein Lineage dafür erscheint, also sprich ein Android-Betriebssystem ohne Google. Oh. Mhm. Richtig, was meiner Meinung nach eine ganz gute Idee ist. Aber du kannst trotzdem die Applikationen von Google runterladen und installieren? Du kannst dir einen anderen App Store installieren und kannst dir gewisse Apps runterladen. Oder du kannst, also das ist Lineage-spezifisch, oder du kannst dir das Google Apps-Paket installieren, dass du sagst, okay, ich möchte doch wieder den Play Store drauf haben und damit habe ich wieder alle Apps drauf und leider auch Google wieder mit an Bord. Also sprich, du kannst alles tun damit, aber du bist erstmal Google-frei. Gut, und wenn du die Apps runterlädst, musst du dich dann mit deiner E-Mail-Adresse von Google anmelden? Wenn du nicht den Google-eigenen, sondern die APKs verwendest oder wenn du dir einen alternativen App-Store verwendest, brauchst du nicht unbedingt einen Google-Account. Also das ist ein großer Vorteil meiner Meinung nach. Das Ding hat einen Qualcomm Snapdragon 632 für die Technik-Nerds unter euch. Das ist halt ein, ja, es ist jetzt nicht der neueste Prozessor, ist aber auch nicht alter Scheiß. Also das ist irgendwo dazwischen mit einem 4 GB RAM. Mhm. Jetzt kommen wir aber zu den interessanten Sachen. 64 GB interner Speicher. Das ist schon gut, ja. Hat aber erweiterbar mit einer MicroSD. Und wie groß kann die MicroSD maximal sein? Keine Spezifikation. Ich glaube, da kannst du hochdrehen. Da kannst du, also da kannst du, glaube ich, reinhauen, was du willst. Ist da USB on the go auch drauf? Wie meinst du USB on the go? Dass du eine externe Festplatte anschließt? Ja, das kannst ist du ja sowieso. SSD oder das sowas? Kannst du ja nahezu bei jedem Handy. Also das ist gut. Also gehe ich nicht davon aus, dass es nicht da ist. Da gibt es halt diese Adapter von USB Type-C auf USB-Anschluss. Und ich habe bis jetzt bei jedem Handy einen USB-Stick angeschlossen, weil so versende ich meine E-Mails, weil ich meinen Private Key auf einem verschlüsselten USB-Stick habe und jedes Mal absende. Wenn ich mit dem Handy eine Mail schicken muss, stecke ich meinen USB-Stick ins Handy. Ja, aber das ist gut. Okay. Ich gehe davon aus, dass es das drauf hat. Mhm. Der kleine Downer ist die 3000 mAh austauschbare Lithium-Ionen-Batterie. Ein bisschen wenig, aber es hat den großen Vorteil, dass dieses Ding halt austauschbar ist. Das heißt, ich kaufe mir einfach zwei oder drei nach, habe die in der Tasche, schließe schnell eine Powerbank an, flippe meine Akku raus, neuen Akku rein, zack, lauf weiter. Ist gerade bei der Lithium-Batterie auch gewährleistet, dass es Fairtrade-Produkt ist, Lithium? Da ist noch die Frage, da müsste man sich nochmal genauer informieren. Ich gehe davon aus, dass sie da Fairtrade handeln, aber ich bin mir da nicht 100% sicher. Ich glaube, sie benutzen da recyceltes Lithium. Nicht sicher. Mhm. Display hat 5,65 Zoll, Full HD 18:9, beziehungsweise Full HD Plus. Hm? 18:9? Ja, Auflösung, genau. Bei den Kameras wird es wieder interessant. Das ist eine 12-Megapixel-Kamera mit 1,8 Dual-Pixel PDAF. Ja, das ist die hintere Kamera. Und vorne, um Selfies zu machen für die Damenwelt, 8-Megapixel-Selfie-Kamera. Ist die Kamera austauschbar gegen niedrigere Auflösung oder? Nicht gegen niedrigere, aber sie werden wahrscheinlich wieder, wenn eine bessere Kameraauflösung kommt, eine neue bringen. Mhm. Das ist ja genau das Schöne an diesem modularen System. Mach ein paar Schrauben auf, nimm die Kamera raus, tu eine neue rein, dann hast du schon ein upgradetes Modell. Ich meine deshalb niedriger, weil die Beugung bei höheren Pixelzahlen sehr stark in den Vordergrund trifft und deine Schärfe dadurch erheblich schwieriger wird, während die alten Anführungsstriche mit größeren Pixeln gegen die Beugung viel besser waren. Also ab 6 Megapixel wird es schon ein bisschen kritisch. Also ich aber glaube nicht, aber die Sache ist, was mir aufgefallen ist, für wen das besonders wichtig ist, für Leute, die in Hochsicherheitsbereichen arbeiten. Da habe ich neulich an einem Stammtisch jemanden gesehen, der ein Fairphone hat und einfach das Kameramodul ausgebaut hat. Aus dem einfachen Grund, er darf kein Handy haben mit einer Kamera und es mit in die Firma nehmen. Mhm. Und da nimmst du einfach das Ding, schmeißt die Kamera raus, und schon bist du good to go und du hast ein Smartphone dabei ohne Kamera. Aber du kannst es auch zukleben. Ja, ja, aber es gibt, ja, die wollen ja nicht, dass die Mitarbeiter Kameras mitnehmen. Also ja, sprich, dann kannst du wieder auffummeln. Ja, ja, ja. Wenn die Kamera gar nicht dabei ist, dann bist du gut. Also das, dann ist alles eigentlich ziemlich egal. Genau. Und dann nochmal ganz kurz nochmal zu drahtlos und Ortung. 2,4 und 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5 und NFC. Standard. Hat Vorteil auf zwei Nano-SIMs. Kann 4G LTE. Hat unten einen Type-C-Anstecker und einen Fingerabdrucksensor. Und im Gegensatz zu vielen neuen Telefonen hat es eine Kopfhörerbuchse. Ah, schön. Und ist so eine schön durchsichtig. Also ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Könntest du nur ganz kurz für unsere Zuhörer mal den Unterschied zwischen NFC und dem automatischen induktiven Aufladen? Beinhaltet beides das Gleiche oder ist das was Unterschiedliches? Das ist was Unterschiedliches. Okay. Das induktive Aufladen, das macht nur Strom rüber und NFC sind diese kleinen Chips, die ich auslesen kann. Okay. Genau. Und wir sind gerade in Zeitnot, das heißt, wir müssen leider schon wieder aufhören. Aber jetzt kommt was Interessantes und zwar Hyper Radio mit der Episode 23. Radio Lora? Nie gehört. Ist ja unerhört. Lora München auf der 92.4. Politisch, kritisch und unbequem. Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. Wir wollen dort sein, wo auch unsere Fans sind. Ein Interview mit dem Schweizer Künstlerkollektiv Starfrosh und Jerry Spoon. Nach nur einer sechsmonatigen, äußerst kreativen Zusammenarbeit zwischen den beiden Berner Künstlern Starfrosh und Jerry Spoon legten sie am 23. August dieses Jahres mit der neuen Track-EP Absorbed ein absolutes Musik-Highlight in diesem Jahr nicht nur in der Creative Commons-Szene vor. Beide Musiker geben uns in diesem Interview äußerst interessante Einblicke ihres künstlerischen Schaffens. Es wird die Frage beantwortet, warum sie zu einem Remix-Contest für ihren ersten gemeinsamen Song Kalte Ohren aufgerufen haben. Und schließlich wird es ganz spannend und sogar ein wenig intim, wenn uns Jerry Spoon kleine Geheimnisse über die Entstehung der einzelnen Songs auf der EP verrät. Hallo Starfrosh, hallo Jerry Spoon, schön, dass ihr uns ein paar Fragen beantwortet. Bitte erzähl unseren Hörern doch was über dich und vor allem über deine sehr interessanten Projekte. Wann und wie bist du zur Musik gekommen? Danke, Klaus. Ich spiele seit sicher, ich 6 Jahre alt bin, Blockflöte und habe das fleißig weitergeübt bis ins hohe Alter. Später kam Trompetenunterricht dazu, Gesangsunterricht. Ich habe mich in der Jugendmusik engagiert als Liedtrompeter. Ich habe dann auch in einer Big Band gespielt und die Klassiker von Glenn Miller und Duke Ellington rauf und runter gedödelt. Weiter war ich dann in einer Band, mit der wir in Bern überall eigentlich in jedem größeren Lokal aufgetreten sind und habe dann mit Starfrosh angefangen, das war sicher vor 20 Jahren. Mit wechselnder Besetzung haben wir etwas Musik gemacht, 2-3 Alben und habe das dann einen Moment lang, vielleicht ein Jahrzehnt lang liegen gelassen und habe dann wieder selber angefangen, Tracks zu produzieren. Du hast ja vor kurzem zusammen mit Jerry Spoon die neue EP Absorbed herausgebracht. Wie kam es zu dieser äußerst kreativen Kooperation mit Jerry Spoon? Wie war die Zusammenarbeit mit ihm während der Produktion der EP? Da fragen wir doch am besten gleich Jerry Spoon. Er sitzt neben mir. Darf ich dir das Wort übergeben? Ja, Jerry Spoon, das bin ich. Ja, wie kam es dazu? Es ist eigentlich eine recht komische Geschichte. Wir haben uns kennengelernt an einem Festival der elektronischen Musik hier in Bern. Und da haben wir uns ausgetauscht und schon uns während dem Gespräch ziemlich gefunden. Er checkte dann so meine Soundcloud aus. Er meinte dann, easy, geil produziert, aber es fehlt halt noch ein bisschen Melodie. Ja, und später haben wir dann sowieso herausgefunden, dass er eigentlich der langjährige Kollege von dem Vater der Freundin ist. Die Zusammenarbeit mit Starfrosh war eigentlich sehr schön und produktiv. Ich denke, wir haben viel voneinander profitiert. Ich glaube, die größte Schwierigkeit war eigentlich immer die Musikrichtung. Also ich mag eigentlich schon, sagen wir mal, so brachialen Techno, so richtig straight und richtig Club und Dance und alles. Und Starforce ist halt schon eher Richtung melodiös, poppig. Und das Ganze muss natürlich auch im Radio gut klingen. Warum habt ihr euer Album Absorbed genannt? Ja, in unserer hektischen Welt ist es manchmal gut, etwas zurückzuschrauben, zu absorbieren und wieder Energie aufzunehmen. Und das gelingt mir sehr gut beim Musikmachen oder auch beim Musikhören. Darum Absorbed, um wieder neue Energie tanken und wieder voll dabei bei der Sache zu sein. Kannst du bitte kurz über die einzelnen Songs auf Absorbed was erzählen? Starten tut das Album mit Healing Roots. Es ist ein Song von mir. Es ist ein Downtempo-Techno-Song mit etwa 113 BPM. Es hat viel Natur und von mir eingespielte Gitarre, damit das Ganze so ein bisschen organisch wirkt. Der zweite Song auf dem Album Rauschen im Licht ist auch von mir, ist wahrscheinlich der erste Song, den ich auf Deutsch gemacht habe. Gesungen habe ich nicht, das war mein guter Freund Henry Safer, der hier seine Stimme geliehen hat. Auch hier hat es wieder um organische Elemente im Spiel, ist auch eher einer der langsameren Songs, aber hat schon gewisse treibende Kraft. Das Rauschen im Licht vervielfachten sich all die irrenden Teile, die Dichte ihrer zeitlichen Bleibe im Licht des Nichts stört nichts. Vervielfachten sich all die irrenden Teile, das Rauschen im Licht stört nichts. The Trigger, diesen Song haben wir zusammen gemacht. Er startet mit kraftvollem, deepen Arpeggiator, geht dann über in einen treibenden, sphärischen Beat. Später im Song kommt dann noch die Stimme meiner Freundin, Kimono. Alles in allem dachten wir schon, das ist wahrscheinlich einer der besten Tracks, den wir auf die Beine gestellt haben auf diesem Album. Und genau diesen Song hören wir uns an. The Trigger featuring Kimono von Starfrosh und Cherry Spoon. Mit freundlicher Genehmigung der beiden Künstlern. Thank you. Slice of Burn. Ja, mit diesem Song hatten wir ein wenig zu kämpfen. Das ist wahrscheinlich die dritte oder vierte oder vielleicht sogar fünfte Version des Songs. Warum Slice of Burn? Das liegt daran, also Bern, in der Stadt, in der wir wohnen, haben wir zwei Ambientaufnahmen von Bern in den Song mit eingebaut. Das eine ist der Regen auf einer Dachterrasse, ganz am Anfang. Und das zweite ist, da hört man eine Tür zugehen, ein Zwischenteil, und hört man auch noch eine Glocke, das ist der Käfigturm. Das ist schon ein bisschen das Ambiente von Bern, und wenn man mal in Bern war, dann weiß man das zu schätzen, dass die ganze Kultur und das ganze Ambiente hier und die ganze Schönheit dieser Stadt wollten wir eigentlich so in einem Song festigen quasi. No Sentence. Ja, No Sentence ist ein bisschen angelehnt an Absorbed, weil wenn man ganz absorbed ist, dann bringt man vielleicht auch gerade keinen Satz zustande. Deshalb No Sentence. Der Track ist definitiv der Track mit der meisten Melodie. Hat auch noch eine E-Gitarre versteckt. Alles in allem grinst das alles schon ein bisschen an Trends, aber ist auch eine sehr treibende Sache. Kalte Ohren, ja, der Track, den wohl am meisten zu reden gab, der ist eigentlich auch schon über ein halbes Jahr alt. Den hatten wir auch schon separat, ein bisschen eine andere Version, vor der ganzen Geschichte mit dem Album released. Zwar ist das eigentlich unser Starterprojekt, eigentlich unsere erste Zusammenarbeit, also von, wir wussten eigentlich noch gar nicht, was wir genau machen möchten, außer natürlich Musik. Und das ist eigentlich das Erste, was wir zusammen erschaffen haben. Kalte Ohren. Die letzten drei Tracks auf dem Album sind eigentlich Remixes. Wir haben hier jeweils zweimal Kalte Ohren geremixt. Einen von Zero Page und einen von Dysfunctional. Und der letzte Song ist ein Remix von Healing Roots, wo von dem äußerst begabten Berner und Schweizer Musiker Klangdruide erstellt worden ist. Interessant ist auch, dass ihr für den Song Kalte Ohren ein Remix-Contest auf der Plattform cc-mixter.org ausgerufen habt. Wie kamt ihr auf diese Idee? Was wolltet ihr damit erreichen? Wie war die Resonanz auf euren Aufruf und warum ausgerechnet cc-mixter.org? cc-mixter.org ist das Zentrum des Remix in der Creative Commons Szene. Da muss man hin, wenn man einen Remix machen will in dem Bereich. Es wurden schon namhafte Größen wie Beastie Boys oder Fort Minor remixed, und da wollten wir hin, haben wir angefragt und sind Hurra, angenommen worden. Da haben wir uns natürlich riesig darüber gefreut. Die Resonanz war, die ersten zwei Tage, als wir den Remix-Contest veröffentlicht hatten, kam gar nichts. Und wir wurden langsam nervös und dachten, ja, wahrscheinlich müssen wir aufs Wochenende warten. Und so war es dann auch. Am Wochenende trudelten die Remixe reihenweise ein im Tagesabstand. Während 14 Tagen, da sind 13 Remixes zustande gekommen. Wir haben fleißig mit ihnen kommuniziert über die Kommentarfunktion und haben uns dann, wir hatten die Ehre, wir durften den Besten, der uns am besten gefallen hat, auswählen und haben uns für Dysfunctional entschieden mit seinem, ja, was ist es, eine Breakbeat- bis Hardtrance-Nummer, wirklich eine gelungene Mischung ist. Ihr habt für das Album mit insgesamt 26 Künstlern zusammengearbeitet. War sicher sehr spannend. Jo, ich meine, das war mehr Management als spannend. Wir hatten einen rechten hohen Chatverkehr mit allen Beteiligten und einen hohen E-Mail-Verkehr. Und es war doch ein großer Aufwand. Aber es ist natürlich auch interessant zu hören, was von den Künstlern daherkommt und wie sie die Idee interpretieren, wenn sie einen Remix machen oder eine Gesangsspur einspielen, wie sich das Stück verändert und in manchmal eine ganz andere Richtung bewegt, als man eigentlich im Kopf gehabt hat. Ihr habt sogar mit dem bekannten Schweizer Fotograf Florian Spring kooperiert. Wie kam es dazu? Florian Spring, das war eigentlich so das i-Tüpfelchen vom ganzen Prozess, vom ganzen Album, würde ich sagen. Es war auch ziemlich zufällig, dass er gerade Zeit hatte. Er hatte damals ziemlich viele Auslandaufenthalte wegen diversen Reportagen. Und ich weiß noch, wir hatten einen Termin mit ihm und er kam gerade irgendwie von einem 19-Stunden-Trip mit Flugreise von ganz unten von Afrika, gerade hier nach Bern, direkt vom Flughafen in mein Studio. Und er war schon ziemlich übermüdet, aber genau das machte es aus. Also es war ein super Tag, ein super Shooting, das wir zusammen hatten und erleben durften. Ihr gebt euer Album für die Verwendung von YouTube-Videos und unabhängigen Künstlern unter bestimmten Voraussetzungen frei. Warum habt ihr euch für diesen Schritt entschieden? Wir wollten mal ausprobieren, was eigentlich passiert, wenn man die Lizenz CC BY benutzt. Die ist ja ausgelegt auf möglichst hohe Verbreitung und ich habe das auch schon ausprobiert und da ist gar nichts passiert. Man kann eigentlich sagen, die Lizenz trägt nicht zur Verbreitung bei, sondern die Plattform. Die Remixes auf CC Mixer werden fleißig in YouTube-Videos benutzt. Das sind vielleicht inzwischen etwa 1000 Videos in einem halben Jahr mit tausenden von Plays und das ist schon dann interessant, wie sich ein Musikstück verbreitet und das wollten wir eigentlich auch. Den Song «Kalte Ohren» steht sogar unter der Creative Commons Lizenz BY, also Namensnennung. Warum habt ihr diese Lizenz dafür verwendet? Worin siehst du konkret die Vorteile von Creative Commons gegenüber den üblichen Lizenzmodellen? Nun, da muss man ehrlich sein, ist einfach ein Lizenzmodell wie jedes andere auch. Und wenn man sieht, wie die welche Vielfalt an Lizenzen es gibt, ich sehe es, dass der große Vorteil ist vielleicht, dass da auch Juristen dahinter stehen und eine Organisation. Aber ich meine, Creative Commons bietet keine Rechtssicherheit in dem Sinne, dass sie dich unterstützen bei einem Gerichtsprozess. In dem Sinne, du bist als All Rights Reserved Musiker auf einen Anwalt angewiesen oder bei einer Creative Commons Lizenz, da ändert sich nicht viel. Neben dem freien Download bietet ihr euer Album aber auch unter anderem bei Bandcamp und iTunes zum kostenpflichtigen Download an. Wie passt das mit den Creative Commons Lizenzen zusammen? Das passt sehr gut. Creative Commons Lizenzen sind nicht exklusiv. Man kann auch unter mehreren Creative Commons Lizenzen veröffentlichen oder eben auch unter All Rights Reserved. Und wir folgen da dem Hybridmodell, indem wir es teilweise freigeben, teilweise kostenpflichtig anbieten. Und wir wollen eigentlich dort sein, wo unsere Fans auch sind. Und unsere Fans sind nun halt mal auch auf iTunes, Spotify, YouTube, Soundcloud und allen anderen Plattformen. Und da gehen wir halt eben auch hin. Die EP Absorbed hält, was ihr Titel verspricht. Starfrosch und Jerry Spoon schaffen es mit ihren sehr eingängigen und treibenden Songs, dass sich die Hörer in kürzester Zeit in einer eigenen Hörwelt wiederfinden und ihren Alltag tatsächlich vergessen, eben absorbieren. Insbesondere der Song Slice of Bern lässt uns die Energie der Schweizer Hauptstadt förmlich spüren. Obwohl beide Künstler bisher eigentlich jeweils andere Musikstile verfolgten, schafften sie es auf der EP Absorbed das Beste aus, brachialem und straighten Techno bei Jerry Spoon auf der einen Seite und melodischen Pop bei Starfrosh auf der anderen Seite zu vereinen und daraus etwas eigenständig, organisch, sphärisches, aber mit eingängigen Melodien zu schaffen. Man spürt beim Hören des gesamten Albums, dass beide tatsächlich seelenverwandt sind und sich gegenseitig ergänzen. Sie ließen aber auch wertvolle Einflüsse anderer Künstler zu, sodass die einzelnen Songs äußerst abwechslungsreich daherkommen und die EP insgesamt beim Hören nie langweilig wird und zum Absorbieren förmlich einlädt. Die EP ist absolut professionell produziert. Kein Wunder, da sowohl Starfrosh als auch Jerry Spoon eine klassische Ausbildung genossen und viel kreative Erfahrung von Blockflötenspielen über Blaskapellen und Auftritten mit unterschiedlichen Bands bzw. als DJ sowie als Multimedia-Elektriker und studierter Tontechniker mitbringen. Jerry Spoon ist Gründer und Betreiber des Labels Berner Musik und veröffentlicht seit 2018 regelmäßig seine ambitionierten Techno- und Progressive House Tracks auf Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. Starfrosh, aka Markus Koller, hat als autodidaktischer Produzent bereits zwei Alben auf dem damals trendigen Netlabels Myetric Solution und realaudio.ch unter Open Lizenz veröffentlicht. Und die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen Fotograf Florian Spring, der Absorbed bildlich in Szene setzt, zeigt eindrucksvoll, mit welchem Enthusiasmus und Zielstrebigkeit beide ihre Vorstellungen umsetzen. Interessant ist auch, dass sich Starfrosh und Jerry Spoon bei der Lizenzierung ihre EP für ein Hybridmodell zwischen Creative Commons Lizenzen und All Rights Reserved sowie kostenlosen und kostenpflichtigen Download entschieden haben. Dabei kommen die einschlägigen Erfahrungen von Starfrosh zum Tragen. Seit Jahren hat er sich über die Schweizer Grenzen hinaus einen Namen in der internationalen Creative Commons Szene gemacht. Er baute die Internetplattform Starfrosh.com zum Open Music Plattform mit Blog, Radio und Charts der Open Music Szene um. Starfrosh erreicht weltweit 60.000 bis 200.000 Zuhörer im Monat. Da verwundert es dann nicht, dass er zu dem ernüchternden Ergebnis kommt, dass die CC-Lizenz nicht zur Verbreitung der Kunstwerke beiträgt, sondern die Plattform. Für Starfrosh und Jerry Spoon stehen ihre Fans im Vordergrund. Beide sind moderne Künstler, die dort sind, wo sich auch ihre Fans im Netz aufhalten. So müssen Künstler in der heutigen Zeit kreative Vertriebswege und Lizenzierungsmodelle für Plattformen wie YouTube, Bandcamp und iTunes einsetzen, um die eigene Musik den Fans anbieten zu können. Das machen Starfrosh und Jerry Spoon gekonnt mit einer spannenden Mischung aus der Creative Commons Lizenz BY und kostenpflichtigen Downloads bei den etablierten Musikplattformen. Insbesondere die Freigabe ihrer Songs für YouTube-Videos unter der CC-Lizenz BY scheint ein erfolgsversprechender Verbreitungsweg zu sein, was die Nutzungszahlen ihrer Songs Kalte Ohren auf dieser Plattform eindeutig zeigen. Auch die Idee des Remix-Contests zeigt, dass in der heutigen Zeit weitere kreative Impulse weltweit über Internetplattformen wie vor allem ccmixter.org möglich sind. All das dient dazu, spannende kreative Impulse für eigene Ideen zu bekommen. Die Zusammenarbeit zwischen Starfrosh und Jerry Spoon war äußerst produktiv und erfolgreich, was man am bemerkenswerten Endergebnis von Absorbed hören kann. Wir können nur hoffen, dass dieses kreative Schweizer Kollektiv auch in Zukunft uns sowohl in der Musik als auch in der Lizenzierung ihre Ergebnisse immer wieder überraschen werden. Und zum Schluss hören wir noch einen Song von der EP Absorbed, Kalte Ohren im Zero Page Remix. Die Lizenz ist CC BY NC. Viel Spaß beim Hören von Absorbed. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer WebJ HK. back and forth to fix the pitch of the sound. The level of air pressure in each wave is directly related to how loud the sound is. Programmhinweise. Kultur bei Lora München. Jeden Freitag von 19 bis 20 Uhr mit Lora Kultur das Magazin politischer Kunst und Kultur und Künstlerfragen. Freitags ist Kulturtag bei Lora. Kabarett und Kleinkunst auf Lora München. Jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr auf UKW 92.4 und von 21 bis 22 Uhr auf DAB+. Portal Migration. Menekültek, akik Münchenben élnek. Migranti von München. Die Migranten von München. Münchtiki Götschmännler. Münchenjeno, Idjusha. Die Sendung über das Leben, die Erfahrungen und die Zukunftswünsche von Migrantinnen und Migranten in München. Jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr bei Radio Lora München. Das Ökomagazin Rainbow. Jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr. Mit Tierpolitik, David gegen Goliath, Grünfunk von Greenpeace, das Phonstudio des Bund Naturschutz, Beetgeflüster und Pro Regenwald. Das Ökomagazin Rainbow. Donnerstags um 19 Uhr bei Lora München.